Prince the Producer. Immer wenn du mich siehst, dann trage ich neue Kleider. Der Autoschlüssel mit dem Pferd ist meiner und nicht deiner. Immer wenn du mich siehst, dann bin ich wieder Flyer. Ich mach mit deiner Freundin und der Freundin einen Dreier. Immer wenn du mich siehst, dann trage ich neue Kleider. Der Autoschlüssel mit dem Pferd ist meiner und nicht deiner. Wenn du mich siehst, dann bin ich wieder Flyer. Ich mach mit deiner Freundin oder Freundin einen Dreier. Immer wenn du mich siehst, immer wenn mein Track läuft, bist du mad auf mich, denn du bist von dir selbst enttäuscht. Bei mir läuft, meine Songs laufen im Loop, meine Bitches sind am Strippen, deine Spiele in Hula Hoop. Na, ich kriege nie genug. Ich will ganz nach oben, wenn der Helikopter kommt, dann ziehe ich mit ganz nach oben. Bitch, ich bin fly wie der Sky, fliege wie ne ganz nach oben. Deine Bitch hat dich mit mir betrogen und dich angelogen. Doch du verzeihst ihr, bleibst lieber bei ihr. Das ist so ähnlich wie dein Alkohol, nicht mein Bier. Es geht um mein Biss, ich will Geld nach Hause tragen. Ich bin back on road und du Bitch hast deinen Autoschaden. Leuten fehlt der Ehrgeiz, Jeans von Levi's. Was für Mindestlohn, ich sterbe, egal wie reich. Loser um mich rum, viele negative Vibes. Die Bitch wird feucht unten rum, denn ich bin definitiv nice. Immer wenn du mich siehst, dann trage ich neue Kleider. Der Autoschlüssel mit dem Pferd ist meiner und nicht deiner. Immer wenn du mich siehst, dann bin ich wieder Flyer. Ich mach mit deiner Freundin und der Freundin einen Dreier. Immer wenn du mich siehst, dann trage ich neue Kleider. Der Autoschlüssel mit dem Pferd ist meiner und nicht deiner. Immer wenn du mich siehst, dann bin ich wieder Flyer. Ich mach mit deiner Freundin und der Freundin einen Dreier.